Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus der Schwanthaler Straße 81. Ja, heute senden wir wieder mal live. Und wir, das sind die Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen. Und Sie hören eine Sendung auf Radio Lora München. Ja, unser Thema heute heißt... Jetzt wird's schwierig. Grundeinkommen in Maribor. In Klammer UBIE steht da auf meinem Zettel. Ah, so UBIE ist das. Steht du hast einen Zettel mehr als für so. Unconditional Basic Income Europe. Und heute im Studio ist Sabine Heisner. Und der Jürgen Reiner. Und in Technik werden wir begleitet von Klaus Aschauer und Felix Jakowitz. Unser Gesprächspartner heute Abend wird Dr. Otto Lüdemann vom Netzwerk Grundeinkommen in Hamburg sein. Ja, den wir hier nicht live haben, sondern mit dem wir ein Gespräch zuvor geführt haben. Darüber werden wir gleich erzählen. Also wir werden Ihnen erzählen, was denn in Maribor so auf sich hatte mit der Konferenz und dem Treffen. Genau, und wie es denn, genau, Grundeinkommen auf der europäischen Ebene haben wir uns vorgenommen und das UBIE-Projekt wird eine Ausstellung sein. Das werden so die Inhalte sein, über die wir heute sprechen, mit denen wir mit Otto Lüdebrand gesprochen haben. Und zum Abschluss werden wir dann noch ein paar Termine und Hinweise haben. Ja, legen Sie doch Zettel und Bleistift bitte zurecht. Mhm. Aber... Bevor wir loslegen, beginnen wir mit Musik und wir haben heute Künstler aus allen europäischen Ländern. Ausgesucht natürlich von unserem Jürgen. Danke. Und der erste Titel heißt C'est la vie, das ist das Leben sozusagen, von einer französischen Interpretin, die heißt Sénégoline. On dit c'est la vie, c'est la vie, t'oublie. Tracas tes soucis, tu marches la tête et les pieds droits, même si tu sais pas trop pourquoi on dit, on dit, on dit, on n'y a plus de saison, pourquoi faute à la pollution, le ciel n'est jamais comme il faut, on sait. C'est à cause des impôts, on dit, on dit. Allez, viens, on réfléchit, allez, viens, la tête marche droit, on s'en va. On dit, c'est comme ça, si de rien, t'as pas le temps. On dit, faut que t'as ce balai, c'est du pain, du baba. On dit, cherche ta facture, bonheur, y'en a pas. On dit, une seconde, fait, la queue comme tout le monde. On dit, ça c'est phénoménal, on dit, le monde tourne mal, on dit, on n'est pas là pour rire ici, on ne voit que le pire, on dit. Ja, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, was ist eigentlich das Grundeinkommen? Ich dachte, wir sagen Ihnen mal so ein paar Stichworte nochmal. Ja. Alles zur Konferenz und zum Treffen des UBIE in Maribor. Ja. Ja, lass uns mal die Punkte eins nach dem anderen durchmachen. Das passt ja schon alles, weil das muss man ja erklären. Genau, aber für die Hörerinnen und Hörer, die uns heute zum ersten Mal vielleicht hören und noch vielleicht wenig über Grundeinkommen gehört haben, wollen wir erstmal so ein bisschen kurz sagen, was Grundeinkommen eigentlich ist. Ja, wir setzen da vier Kriterien an für ein Grundeinkommen, für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also bedingungslos von der Geburt bis zum Tode. Existenzsichernd. Das heißt, dass es auskömmlich sein soll und dass es Teilhabe und bildungsfähig machen soll. Also Sie zu mir und ich zu Ihnen, das ist die Teilhabe. Und von der Gesellschaft für die Gesellschaft. Das heißt, dass es aus sich heraus generiert wird aus der Gesellschaft und nicht irgendwo jetzt Entwicklungshilfe oder sowas darstellen würde. Ja, und damit beschäftigen sich einige Menschen auch auf der internationalen Ebene und auf der europäischen Ebene. Und da kommen wir zu Maribor. Wo liegt denn eigentlich Maribor? Ja, das ist das Schöne. Das Maribor liegt gar nicht so weit weg von Graz. Nämlich nur 60 Kilometer südlich und man kann dort also wirklich wunderbar mit dem Zug hinfahren, hinfliegen, mit dem Auto hinfahren. Und es war früher mal eine europäische Straße, die vom Norden nach Süden ging und vom Westen nach Osten. Und ja. Und da haben sich am 19. bis 20., beziehungsweise bis zum 22., muss man eigentlich sagen, eine Reihe von Leuten aus Europa getroffen zur ersten internationalen Konferenz des Unconditional Basic Income Europe Netzwerkes. Das nennt sich UBIE oder UBIA. Mhm. Ja, das war ja ein Internetsystem-Treffen, das eine. Und das andere, was damit einschließt, ist ja auch, dass dort Menschen gewesen sind vom Netzwerk Grundeinkommen. Und ja, und ein Teilnehmer war Otto Lüdemann vom Hamburger Netzwerk Grundeinkommen. Und er hat eine große Reise auf sich genommen gehabt, von Hamburg nach Maribor, und dann ist er zu uns direkt nach München gekommen am 22., hat uns die Ehre gegeben, direkt von dieser Konferenz zu berichten. Und da haben wir uns getroffen, wir, das waren dann die Sabine, der Jochen Balzer, der heute nicht mit uns im Studio ist, dem wir herzliche Glückwünsche senden und alles Gute, und meine Person und Otto waren das. Also wir waren zu viert und haben uns getroffen und darüber gesprochen, was so auf dieser Konferenz gewesen ist. Das war sehr vielfältig. Das werden wir auch im Anschluss alles noch hören von Otto mit unseren Fragen, beziehungsweise ja, einfach unser Gespräch werden Sie im Laufe des Abends heute hören können. Es ist ja etwas dem vorausgegangen. Das UBIE hieß zuvor ABE oder beziehungsweise... Ist daraus entstanden. Also genau, ja, es gab diese europäische Bürgerinitiative, ja, EBI, zum Grundeinkommen. Da sollten 1 Million Unterschriften gesammelt werden. Europaweit. 300.000 sind zusammengekommen. Aber das Initiative hat so nicht geklappt. Aber was dadurch entstanden ist, dass viele Länder und viele Initiativen und Menschen zusammengefunden haben. Und daraus ist dann das UBIE entstanden. Also von dieser Thematik EBI hatten wir in unserer Sendung vom Februar letzten Jahres schon berichtet gehabt. Da hatten wir ein Telefonat schon mit Otto Lüdemann. Dann hatten wir von der Gründung des UBIE, es ist ein schreckliches ja, Wort. Ja, das ist nicht so ganz... Ah ja, ich sehe, dass hier auf meinem Zettel falsch noch da steht. Und das war auch im Februar, und da hatten wir dann ein Gespräch mit Bernhard, der im Mai, die Gründung war im Februar. Ach so, das Gespräch, okay. Die Sendung war im Mai. Ah, sorry. Mit dem Bernhard. Ja, ja, du hast schon recht, da steht was anderes auf dem Zettel bei uns jetzt. Und ja, dort haben sich Menschen zusammengefunden, um eben dieses Thema auf der europäischen Ebene stärker voranzutreiben. Genau, und die lassen nicht nach, sondern sie machen immer weiter. Und würde ich sagen, dass wir doch das Gespräch vom Otto jetzt anhören. Genau, jetzt haben wir so einen Hintergrund, jetzt einen ersten Einstiegshintergrund, und dann hören wir mal, was er uns erzählt davon. Also, Otto Lüdemann. Ich habe mir da eigentlich überhaupt kein Konzept oder eine Idee irgendwie gemacht, sondern ich habe mir versucht zu vergegenwärtigen im Flugzeug noch so ein bisschen, was war wichtig jetzt in den letzten 4 Tagen. Was wir denn konkret in Maribor jetzt beschlossen haben. Also war so einmal diese Konferenz in den ersten beiden Tagen. Da gab es also keine Beschlüsse, sondern das war eben einfach diese Vorträge und teilweise Diskussionen dazu, die ganz anregend und spannend waren, also größtenteils jedenfalls, aber insgesamt etwas überladen. Gut, das ist ja häufig so. Dann war eben danach dieses Netzwerktreffen. Und da haben wir hauptsächlich über die strategische Orientierung dieses Netzwerks erstmal gesprochen, weil wir das also auch als sehr wichtig angesehen haben, nicht? Das eine habe ich schon gesagt, wir brauchen so etwas wie diese Ausstellung als ein Motivationsbeschleuniger. Oder Selbstverständigung im Netzwerk, identitätsbildend. Und das ist ein Kristallisationspunkt, um einfach den Leuten also ein Ziel zu geben und so weiter. Aber das reicht natürlich alleine auch nicht aus, wenn die Leute nur motiviert sind, aber wenn jetzt nicht da ein strukturierendes Element hineinkommt mit klaren strategischen Vorstellungen, was wollen wir eigentlich, welche Ziele wollen wir erreichen und wie wollen wir sie erreichen. Ja? Erst dann kann die Motivation zum Tragen kommen, wenn sie dann auch auf konkret fassbare und erkennbare Ziele sich richtet. Und ja, ohne jetzt da in die Teile einzusteigen, ja, vielleicht kann ich sagen, wir haben bei einem vorbereitenden Treffen, was wir im Januar in Wien gehabt haben, das war von Anfang an auch geplant, weil wir dieses Treffen in Maribor eben auch irgendwie vorbereiten mussten und die Slowenen damit nicht alleine lassen konnten, hatten wir dieses Treffen geplant. Und da wussten wir schon, dass das aus dem Programm da nichts wird. Und haben aber gesagt, wir müssen uns jetzt schon mal Gedanken machen, was wollen wir eigentlich in Zukunft machen. Und da haben wir so eine Art Brainstorming gemacht. Wir haben uns gefragt, was können wir uns vorstellen 2020? Was wollen wir dann erreicht haben? Ja, 5 Jahre. Und dann aber danach auch 2015, jetzt in dem vorstehenden Jahr, was soll da passieren? So, und da hat jeder mal so brainstorming-mäßig gesagt, was ihm da spontan so einfiel. Und das haben wir dokumentiert, aufgeschrieben und das hat dann unsere Core Group, wie wir die nennen, also diese Team, haben das dann zu einem strategischen Plan entwickelt. Was gab es da für Ideen? Ja, das teilt sich also auf jetzt hier dann in 4 Bereiche. Das eine war also, was wir dann jetzt mit den englischen Begriffen, die wir ist ja unsere Common Language Public Advocacy, also kann man auch auf gut Deutsch Lobbying zu sagen. Auch ein schönes deutsches Wort. In die Öffentlichkeit einbringen, das ist sowas gemacht. Ja, also wie können wir dafür sorgen, dass wir zum Beispiel mehr Unterstützer finden aus dem Europäischen Parlament oder bei den europäischen Institutionen oder so. Ja, also schon auf der konkreten Ebene, wie wo finden wir jetzt Unterstützer im öffentlich-politischen Bereich. Gut, da hat es dann auch eine Gruppe zugegeben, die dazu gearbeitet hat. Dann ein zweiter Bereich war die Medien. Da gehört dann auch im weiteren Sinne das Ausstellungsprojekt natürlich dazu. Ja, das finde ich ein sehr gutes Also nicht Projekt. Nur in der Online-Version, sondern auch im weiteren Sinne eben das klassische Medium, der ist ja auch ein Medium, die Ausstellung. Ich meine, wenn das jetzt im gesponnenen Falle in 28 Ländern gleichzeitig die Eröffnung der Ausstellung stattfinden würde, das würde dann auch in die Medien stark hineingehen. Also man muss auch diese Wechselwirkung, wenn man etwas veranstaltet, dann auch sehen können. Und das macht dann auch was. Ja, da haben die Schweizer ja auch ein tolles Vorbild gegeben, ne? Mit diesem Poster, oder? Ja. Ja, ja. Also das wollen wir eben damit hineinnehmen, in der Möglichkeit auch, nicht? Und die dritte Ebene, Forschungsebene, jetzt aber nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, Forschung mit einem großen F geschrieben, sondern also eher fast anwendungsbezogen. Also erkunden, erforschen, erkunden, erforschen, mehr effizienzbezogen. Wie können wir da herausfinden, erforschen, wie wir effektiver werden können bei der Vermittlung der Idee des Grundeinkommens? Oh, sehr schön. So in diesem Sinne. Aber was natürlich auch nicht ausschließt, da kann natürlich auch theoretische Forschung und sowas mit dazugehören, weil das einfach, ja, wenn man jetzt über unterschiedliche Finanzierungsmodelle des Grundeinkommens forscht, die miteinander vergleicht und im Hinblick auf ihre Effizienz oder ihre Praktikabilität untersucht, dann sind das eben auch Aspekte, die in diesem Sinne dazu beitragen können, die Strategie für die Vermittlung der Idee des Grundeinkommens also zu optimieren. Und der letzte, vierte Bereich war so, ja, wie können wir dafür sorgen, also dass nicht nur unser Netzwerk, sondern die europäische Grundeinkommensbewegung insgesamt sich weiterentwickelt. Ja. Aber insbesondere auch unser Netzwerk. Nicht? Also da gibt es ja auch einen Stand, also wir wissen ungefähr, wie viele Mitglieder wir gegenwärtig aus den verschiedenen Ländern haben, aber auch in Personen, wie viele also konkret sich als Mitglieder eingeschrieben haben. Wir wissen, wie viele Leute auf Facebook miteinander kommunizieren dazu und so weiter und so fort. Wie viele Organisationen Mitglieder sind. Und da kann man jetzt sagen, also was wollen wir uns da für Zielvorgaben geben? Wie viel wollen wir das erweitern? Wollen wir so und so viel mehr Mitglieder noch werden? Oder was machen wir jetzt an konkreten Events, zum Beispiel also Grundeinkommenswoche und so, wollen wir das intensivieren, wollen wir das weiter europäisieren, die Kommunikation während der Grundeinkommenswoche verstärken, dass also es einen Austausch gibt zwischen Referenten stärker, zwischen europäischen Ländern. Die Frage der Bürgerinitiative, wollen wir eine nächste, wann kann die sinnvollerweise stattfinden? Müssen wir abwarten, ob die EU zumindest sich ein bisschen bewegt, wenn wahrscheinlich auch nicht viel. Aber es kann schon einen Unterschied machen, wenn zumindest eine gewisse Verpflichtung von der EU-Kommission akzeptiert würde, dass bei 1 Million Unterstützungsbekundungen sie nicht mehr einfach sagen können, ist uns egal, was ihr da sagt, sondern dass sie dann schon irgendwie konkret handeln müssen. Ja. So, Otto sprach von verschiedenen Treffen und das in Maribor war jetzt das dritte Treffen, was veranstaltet wurde. Ursprünglich waren eigentlich 6 Treffen geplant in Europa, unterstützt von EU-Geldern. Zunächst war auch eine sehr große Summe angedacht, die man beantragen könnte. Das ist aber dann nicht bewilligt worden in dieser Form, sodass jetzt diese verschiedenen oder diese große Anzahl von Treffen ausfallen werden. Das nächste Treffen wird jetzt nämlich erst dieses Jahr im November dann in Ungarn sein. Ist natürlich auch wieder offen, öffentlich und für alle, können wirklich alle Menschen hinfahren. Und wer sich interessiert, kann das gerne im Internet mal durchgoogeln. Das heißt, die Veranstaltungen finden sehr stark auf eigenen Kosten dann jetzt insgesamt statt. Ja, zu der Ausstellung, die Otto Lüdemann angesprochen hat in dem Gespräch, kommen wir im dritten Teil noch näher dazu. Vielleicht noch ein bisschen interessant, was waren die Inhalte eigentlich der Konferenz gewesen? Da haben wir zum einen mal ein Panel 1 gehabt, dessen Thema war... Na, dieses Public Advocacy. Nein, das sorry, Panel 1 in dem... Dieses war dieses Grundeinkommen als Antwort auf Ungleichheiten in der Gesellschaft. Und Panel 2 waren... haben hier die Betrachtung der finanziellen Modelle und Ansätze im Vergleich durchgeführt gehabt. Ja, gleich werden wir das Thema europäische Ebene noch etwas vertiefter anschauen. Aber vorher gönnen wir uns wieder ein bisschen Musik zur Erholung. Und diesmal hören wir einen griechischen Musiker, der heißt Nikos Boubas. Aber er singt nicht in Griechisch, sondern europäisch, also Englisch. In an old barbershop. Yeah. Das nächste Gespräch mit Otto haben wir als Überschrift Grundeinkommen auf europäischer Ebene gewählt, weil er dort sehr stark eingehen wird darauf. Europa ist eine wichtige Gesprächsebene. Ja, es fordern natürlich auch viele Leute, dass Grundeinkommen auch für die ganze Welt sein sollte. Das ist nicht zu bestreiten, aber vielleicht ist es einfach doch ein weiter Weg dahin. Und das ist vielleicht gut, von der nationalen Ebene auf die europäische Ebene, auf die kontinentale und da langsam auf die Weltebene zu kommen. Denn wir haben halt sehr unterschiedliche soziale Strukturen in verschiedenen Ländern. Es gibt ja bereits weltweit einige Projekte, die das Grundeinkommen eingeführt haben, und es wird sehr unterschiedlich dort auch gehandhabt. Ja, dann würden wir doch mal wieder dem Professor Otto Lüdemann gerne zuhören. Grundeinkommen auf europäischer Ebene. Also was mich interessiert, ist da eigentlich jetzt die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens auf europäischer Ebene. Ist das Ziel? Das wäre die Forderung. Ja, das wäre zumindest der Gegenstand. Aber da ist es nicht so, dass wir da jetzt schon ein fertiges Konzept haben, wie wir das machen wollen. Da haben wir Ideen dazu. Also ich habe ja unter anderem in Maribor da einen Beitrag zu vorgetragen auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass etwa dieser Beitrag oder kombiniert mit zwei oder anderen drei Beiträgen, dass das dann also eins zu eins dann irgendwie umgesetzt würde und dass das alles schon klar wäre. Nicht, sondern da wollen wir bewusst, Stichwort auch Identitätsfindung des Netzwerkes, mit dem Team, mit Leuten aus verschiedenen Ländern aus Europa das gemeinsam entwickeln. Ja. Ja. Aber natürlich nicht bei Null anfangen. Es gibt eben da ja so ein paar Anstöße, auch von kompetenten und prominenten Leuten wie Philipp von Parys mit seiner Eurodividende oder ja eben die Überlegung, das irgendwie über die Steuersysteme zu machen. Wenn man es auf europäischer Ebene machen will, wäre meine Meinung, bleibt kaum eine andere Lösung, als es über die Mehrwertsteuer zumindest anzufangen, weil das die einzige Steuer ist, die europaweit schon einigermaßen etabliert ist, nicht völlig harmonisiert, aber wo man, wenn überhaupt, irgendwie zu einer Harmonisierung kommen kann. Alles andere ist so hochkompliziert, dass man es ja schon auf nationaler Ebene nicht dran zu denken an Steuerreformen. Also mir ist aufgefallen jetzt, dass ja gerade die Bundesrepublik Deutschland dafür gesorgt hat, dass es so diese extreme Spaltung gibt in der europäischen Integration, dass eben im Grunde dieser ganze Bereich der Versorgung der Bevölkerung, der soziale Bereich, abgespalten wird, muss man dazu sagen. Es gibt halt ein Hartz IV, ja. Und das leider, also hat da gerade die deutsche Bundesregierung da viel dazu beigetragen. Und das wäre natürlich jetzt genau das Gegenteil sozusagen, dass man dann sagt, was ich auch richtig finde, also die Entwicklungsrichtung finde ich notwendig. Also wenn man eine gemeinsame Währung hat, einen gemeinsamen Markt, dann muss man auch gemeinsam die sozialen Aspekte des Geschehens tragen. Und das aufzubauen, das schreit zum Himmel. Also und man kann fast sagen, also entweder der Prozess der europäischen Integration ergreift diesen Aspekt oder er wird scheitern. Also natürlich genauso, ja. Also wir haben es analog formuliert zum deutschen Grundgesetz, das ja die Schaffung ähnlicher Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland als Ziel formuliert hat und damit den Länderfinanzausgleich begründet. Das ist die Grundlage dafür, die faktische Umsetzung und was Ähnliches, dass das letztendlich auf europäischer Ebene notwendig ist. Dass wir eine Vision haben, ähnliche Lebensverhältnisse in ganz Europa zu schaffen. Ja. Und dann heißt es letztendlich, dass die wohlhabenden Länder in die armen Länder transferieren müssen. Natürlich mit Maßgaben auch, dass dort bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden. Aber allein diese Situation, die wir jetzt mit Griechenland haben, dort wird letztendlich nur das gleiche Steuerverhalten und dasselbe Einnahmeverhalten, dasselbe Wirtschafts- und Fiskalverhalten gefordert. Aber es wird so gefordert, dass es die Menschen dabei außer Acht lässt. Und das ist ja, wenn man die Aufgabe hat, gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen, das ist ja dann nicht mehr gegeben, sondern dann habe ich eigentlich einen Bürger schon mal im Blickfeld. Und das fehlt im Moment auf der europäischen Ebene sehr, sehr stark. Man könnte auch sagen, es ist eigentlich nötig, wirklich ein europäisches Selbstverständnis zu gewinnen, also Europäer zu werden. Also jetzt ist es halt noch so stark im Vordergrund, also die nationalstaatliche Fixierung, dass man dann sagt, die einen Länder müssen den anderen abgeben. Aber natürlich, wenn wir stärker ein europäisches Verständnis hätten, dann würden wir eben sagen, klar, wir müssen da Mittel einsetzen, wo eben Not ist, wo durch den Strukturwandel, der durch den gemeinsamen Markt auch erzwungen wird, also wo dann die Notwendigkeit besteht, Unterstützung zu leisten, bis wieder die Menschen im Rahmen dieser neuen Wettbewerbsbedingungen Boden unter den Füßen haben. Es wurde ja auch durch diese Einführung der gemeinsamen Währung ein extremer Strukturanpassungsdruck in die Welt gesetzt. Das war ja vorhersehbar, dass es schwierig werden würde für viele. Der Druck ist jetzt besonders groß geworden wegen der weltweiten Finanzkrise, die wahrscheinlich nicht vorhergesehen wurde. Von einigen schon, aber vielleicht zu wenigen, ja, natürlich. Ja. Also zumindest mal von den Akteuren und Architekten dieser Gemeinschaft wurde sie wahrscheinlich nicht gesehen. Sie haben es auch nicht sehen wollen. Es geht irgendwie, genau. Sie wollten die Krisenzeichen nicht sehen und dachten, es geht immer so weiter. Und dann wäre natürlich der Anpassungsdruck vielleicht nicht ganz so krass ausgefallen in manchen Ländern. So ist dann halt mit Spanien mal die Bauwirtschaft zusammengebrochen und so. Was mir auffällt, ist natürlich, dass dieses Ziel schon, das ist auch, sagen wir, europapolitisch ein Schritt nach vorn. Ne? Der ist da impliziert. Der zumindest möglich wäre, nicht, wenn man es will jetzt. Ja, aber ich denke mir, so eine Forderung nach einem europäischen Grundeinkommen, da ist eine ganze Menge damit verbunden, was eigentlich Entwicklungsschritte sind. Ne? Ja, aber ich sage also wäre, nicht? Also ist ja im Moment ist es ja nur. Ja, konjunktiv, also ja. Das ist ja unser Wunsch. Also es gibt ja nirgendwo eigentlich deutliche Anzeichen, dass das aktuell in der Machtposition befindliche Politiker das irgendwo wollen. Nicht? Also nein. Das sind ja nur Einzelgänger, die das wollen im Moment. Letztendlich historisch gesehen hat sich die EU aus einer Wirtschaftsunion heraus entwickelt und ihr Gebaren und ihr Verständnis ist noch nicht stark darüber hinausgewachsen. Die haben letztendlich auch nur die Grenzen für die Bürger abgeschafft, damit die Waren besser fließen. Und die Bürger waren nur der Nebenaspekt. Die Bürger waren auch nur Waren. Ja, der Bürger als Ware. Und ich denke, dass gerade da noch einiges an Potenzial oder an Bedarf ist für eine Entwicklung in der Europäischen Union, dass wir wirklich auf eine soziale, gemeinschaftliche und letztendlich auch auf eine Kultur, dass wir auch eine europäische Kultur entwickeln. Damit meine ich keine Einheitlichkeit, sondern die Fähigkeit, die vielen Nationalitäten Hand zu haben. Ich denke, da sind wir bei den Bürgern schon in manchen Bereichen im guten Weg. Aber wenn wir jetzt die ganzen nationalistischen Entwicklungen sehen, dann sieht man eigentlich das Versäumnis der europäischen Dimension, über die Wirtschaftsebene hinauszugehen. Naja, und ich denke, also im Moment ist es ja so, dass gerade auch mit der griechischen Krise, ja, dass das eigentlich nur erstmal in der umgekehrten Richtung. Absolut. Also nicht bei allen Menschen. Es werden auch manche Leute wach jetzt und es werden Prozesse angestoßen. Wach werden die noch keine Sorge ums Überleben haben. Wenn ich in die Lebensnot hineinkomme, dann werde ich nicht mehr wach, dann werde ich vielleicht nur noch aggressiv, weil ich... Oder anfällig eben für rechtspopulistische... Ja, weil das ist auch nachvollziehbar, weil das letztendlich eine kulturell-geistige Rekrutierung damit einhergeht, wenn ich mir die Lebensgrundlage oder wenn die Angst in mir mehr regiert als die Hoffnung. Und vielleicht gerade deswegen ist die Auseinandersetzung mit einem Grundeinkommen auf europäischer Ebene die notwendige Antwort. Ja, da haben Sie unser sonntagabendliches Gespräch gehört. Das war ja jetzt sehr informativ. Was ich aus diesem Blog jetzt gerade eben mitgenommen habe, ist, wie schwierig es wirklich ist, eine größere Gemeinschaft auf den Weg zu bringen. Also ich spreche jetzt hier gerade von Europa, von der EU. Es fehlt immer noch das Soziale. Das Grundeinkommen ist ein guter Weg, das Soziale stärker einzubinden. Und es sollte aber nicht europaweit in meinen Augen eingeführt werden. Es sollte wirklich jedes einzelne Land für sich ein Grundeinkommen darüber abstimmen und auch die Höhe für sich festlegen, weil wir ja hier immer noch sehr unterschiedlich leben in Europa und unterwegs sind. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es eher national eingeführt werden sollte in den heutigen Rechtsordnungen, weil wir ja gar keine europäische, naja, noch gar keinen europäischen Staat in dem Sinne haben und auch das eine nationale Souveränität, die Menschen haben sollten. Was ich als interessante Frage finde, die Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen können, wäre, wie würde sich die Welt verändern, wenn Europa einen innovativen Weg mit dem bedingungslosen Grundeinkommen in der Sozialpolitik gehen würde? Und Sabine möchte darauf vielleicht ihre auch Sicht und Antwort uns geben. Ja, mit Musik nämlich, damit sie sich ein bisschen entspannen können. Es ist eine Rumänin, die jetzt singen wird, die Julia Mihai. Sie singt allerdings auf Spanisch, Hasta la Eternidad. Ja, heute hören Sie von uns die aktuellsten Entwicklungen im Grundeinkommen, diesmal auf der europäischen Ebene, wo wir ein Gespräch mit Otto Lüdemann hatten, einem Teilnehmer der UBEI-Konferenz, die im März in Maribor stattfand. Und im nächsten Teil des Gespräches, das wir auch vorher aufgezeichnet hatten, direkt nach der Konferenz, geht es um das Thema dieser Ausstellung. Diese Ausstellung hat Otto Lüdemann schon bereits im ersten Teil erwähnt und jetzt wird er so ein bisschen mehr erzählen, was da so die Idee ist, was da so die Hintergründe sind. Ja, bitte sehr. Wir wollen also nach Möglichkeit eine Wanderausstellung entwickeln, also ähnlich wie die Schweizer da mit ihrem Grundeinkommen wie die Lüt, aber eine Ausstellung, die dann das Grundeinkommen in seiner europäischen Dimension darstellt und Perspektiven, Strategien entwickelt, um das Grundeinkommen in Europa einzuführen. Wir denken, dass so ein Ausstellungsprojekt auch so etwas wie ein Kit für unser Netzwerk sein kann. Also eine Art Chance, über ein solches gemeinsames Projekt mit den verschiedenen Initiativen, die jetzt Mitglieder im europäischen Netzwerk sind, in Kommunikation, in Kooperation zu treten und diese europäische Dimension des Grundeinkommens anhand eines solchen gemeinsamen Projektes gemeinsam zu entwickeln. Ja, das ist so die Idee dabei. Und wir haben jetzt zumindest eine gewisse Chance aufgetan. Ich hatte nämlich durch Zufall nochmal auf die Website der Bonner Agentur von diesem Europa für Bürger-Programm geschaut und habe da ein Stichwort gefunden, europäischer Ideenwettbewerb. Ich denke, das hört sich irgendwie interessant aus, könnte interessant sein für uns. Habe da mal drauf geklickt und habe gesehen, dass da eine gewisse Mercator-Stiftung, die sich wiederum zusammengetan hat mit Liquid Democracy und mit einer weiteren Stiftung oder Organisation mit Ost, die so mehr Osteuropa orientiert sind, die haben zusammen eben dieses Programm Advocate Europe aufgelegt und ja, wollen da 12 Projekte auf jeden Fall finanzieren mit maximal 50.000 Euro pro Projekt. Und wenn man sich, ich weiß nicht, ob ihr da reingeschaut habt, also wenn man sich die Selbstpräsentation dieser Stiftung anschaut und dieses Programms, dann hatte ich jedenfalls den Eindruck, dass ziemlich nah dran ist an unserer Problemanalyse, was Europa, was die soziale Situation, die politische Situation in Europa betrifft. Und dass wir insofern dann mit unserem Projekt, mit dem wir ja auf diese Situation antworten wollen, da eigentlich nicht ganz verkehrt liegen können, sagen wir mal so. Ja. Wenn wir das jetzt hinkriegen, und da haben wir also grundsätzlich das jetzt auch in Mariupol beschlossen, dass wir als UBI da diesen Antrag bei der Mercator-Stiftung stellen wollen, insbesondere wohl, weil die Liquid Democracy dabei haben, haben die beschlossen, im Unterschied etwa zu diesen EU-Anträgen, wo man das dann irgendwann, wie bei uns im letzten Jahr, im 1. September abgibt und dann 3 Monate oder 4 Monate warten muss, bis man irgendwie eine Antwort bekommt und dann noch nicht mal eine Begründung bekommt, wenn man eine Absage hat. Also das machen die zumindest von ihrem Anspruch her, von dem, was sie angekündigt haben, anders. An dem Tag, wo wir das andere einreichen, also hoffentlich dann Anfang April, wird das Projekt im Internet stehen und sichtbar sein. Und noch mehr, das ist der Anspruch von Liquid Democracy, man kann es kommentieren, man kann es bewerten, unterstützen, was dazu schreiben. Man ist dann jeder Bürger. Ja, letzten Endes, also die ganze Welt auch. Wer will, ja. Man muss sich registrieren, glaube ich. Man kann jetzt nicht einfach da nur... Ja, okay, fair. Aber es muss nachvollziehbar sein. Ja. So, aber grundsätzlich schon. Und was dann an Unterstützungsbekundungen da eintrifft, das wird dann in dem Bewertungsprozess durch... Wird das mit berücksichtigt? Abgehen. Wenn du von aber, wir sprichst, wer ist das jetzt für dieses Ausstellungsprojekt? Also bis heute Vormittag war das im Wesentlichen die Hamburger Gruppe, die das also auch für das andere Programm geplant hat. Mhm. Wir haben das eben aufgegriffen und seit heute Vormittag steht also auch das UBI dahinter. Wir haben also praktisch grünes Licht. War jetzt nicht nur, dass wir da die Bittsteller waren, sondern wir haben auch gesagt, wir machen das nur, wir halten nur für sinnvoll, wenn wir es schaffen, ein Team zusammenzustellen, in dem mindestens also auch 2 oder 3 weitere Länder dann vertreten sind. Und jetzt macht ihr das zusammen mit wem? Weißt du das schon? Ja, also faktisch ist die Initiative erstmal im Moment noch bei uns. Wir werden die Redaktion des Antrags zu Ende führen. Wir haben das nur vorgestellt. Aber wir haben also die Zusage von einer Österreicherin, von einer Bulgarin und im Moment noch mit Fragezeichen auch von Frankreich und Großbritannien. Also die sind erstmal noch dran weiter interessiert, über unseren Antragsentwurf dann informiert zu werden und überlegen sich noch, ob sie dann selber mitmachen. Aber dann hätten wir schon mal ein Team von 4, 5 Leuten, also die das in Gang setzen. Was ist der übergeordnete Gedanke jetzt bei dieser Ausstellung? Einfach Bürger mehr über das Thema zu informieren, um darüber auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die Idee ist natürlich schon, dann damit ein Produkt zu entwickeln, das eben als Wanderausstellung dann nach Möglichkeit auch von Land zu Land, also da, wo dann Menschen sich bereit erklären, da hoffen wir, dass es dann auch mehr sind als jetzt nur die 4, 5 Länder, die jetzt erstmal da vielleicht Vertreter in das Team schicken, nicht? Sondern da gehen wir dann schon davon aus, wenn es zumindest also gelingt, dann eine schöne Ausstellung daraus zu machen, dass dann also auch genutzt wird. Und wenn wir eine Kick-Off-Veranstaltung für die Ausstellung machen, nicht? Das würden wir in den Antrag mit hineinschreiben, dass wir dafür auch Gelder brauchen, um die Ausstellung zu lancieren. Und dann natürlich auch ja, Gelder für Transport der Ausstellung von einem Ort zu anderen. Übersetzungen auch, ne? Bitte? Ich denke, das ist dann ja austauschbar mit der Sprache auch. Ne? Genau, ja, also das soll idealerweise wäre es schön, eigentlich 28 Versionen zu haben. Vielleicht braucht man nicht ganz 28 Sprachversionen zu haben. Auf jeden Fall. Ich meine, ein toller Kickoff wäre ja, wenn 28 Ausstellungen in Europa am selben Tag ihre Eröffnung hätte. Kann ich gleich sagen. Nein, wieso? Jedes Land organisiert die selber. Ich meine, wir haben zum Beispiel, wir hatten ja, zumindest als Online-Präsentation. Ah, okay. Also das wir hatten zum Beispiel in allen gleichzeitig. Das haben wir angedacht, nicht? Dass wir also einerseits so eine konkrete Wanderausstellung haben, die vielleicht dann eher in Englisch sein kann oder sein sollte, ja. Aber die Idee schon, die ja, ist dann also nochmal eine Neugestaltung. Nicht? Man kann natürlich nicht einfach die Schautafeln, die wir vielleicht da haben, abfotografieren und dann ins Internet stellen, sondern das muss eben wieder neu gestaltet werden. Aber man hat dann schon natürlich einen guten Teil der Arbeit gemacht. Also das Konzept ist erstmal da und die Texte können teilweise sicherlich übernommen werden, müssen vielleicht etwas vereinfacht werden, sodass sie eben einfach online tauglich gemacht werden. So, und das gehört aber zu dem Konzept dazu. Also einerseits konkrete physische Ausstellung, Wanderausstellung und auf der anderen Seite online und also Internet und soziale Medien dann. Mhm. Und einen Katalog anbieten. Ja, ja, gut, das gefällt mir gerade dazu ein. Muss sehen, was dann alles machbar ist, nicht? Also auch mit der Idee. Ja, im Katalog, also ich denke, wenn er gut gemacht ist, sind auch die Leute bereit, ihn zu kaufen, sodass es auch gewissermaßen als eine Einnahmequelle dienen könnte. Zumindest kriegst du eventuell die könnte etwas wieder rauskommen, ja. Und also wir denken auch daran, eventuell einen professionellen Kurator zu engagieren, denn wir haben ja natürlich eigentlich niemand bisher unter den Leuten, die da jetzt die Idee entwickelt haben, da jetzt jemand, der professionell jetzt an sowas rangehen kann. Ne? Ja, die Frist für die Rückmeldung bei diesem Antrag, die ist am 14. April schon verstrichen. Also da kann man leider nichts mehr dazu geben. Wir werden gleich noch die Inhalte vom heutigen Tag rückblickend betrachten. Aber zuvor hören wir einfach erstmal Musik. Diesmal eine Kompo aus Großbritannien, die heißt Still Void und ihr Titel, instrumentaler Titel heißt Pin. Ja, nochmal auf die Ausstellung eingehend. Die Schweizer werden Ende nächsten Jahres einen Volksentscheid zum Grundeinkommen haben, also zur Einführung des Ganzen. Und die sind extrem unterwegs, die Schweizer Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren, was es denn überhaupt bedeutet, ein Grundeinkommen eingeführt zu haben. Und da gibt es unter anderem auch Ausstellungen und so weiter und so fort. Ja, es ist ein intensiver Dialog am Stattfinden zu dem Thema, der letztendlich zur Meinungsbildung und zur Information der Bürgerinnen und Bürger beitragen soll, damit die auch entsprechend entscheiden können. Genau, und das ist ja auch das Ziel von der UBI und auch von uns hier übrigens und von den ganzen Initiativen in Deutschland, dass wir alle darüber sprechen werden. Darüber sprechen ist ja in Deutschland leicht. Im Volksentscheid ist natürlich ein bisschen andere Thematik als in der Schweiz. Aber da sind wir ein bisschen im Nachteil. Aber das Gespräch kann uns keiner nehmen. Und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, dass wir uns darüber unterhalten. Und das finde ich auch toll, dass wir mit so einer Ausstellung, wenn die entwickelt wird, dass wir da wirklich etwas haben, wo wir miteinander ins Gespräch kommen können. Kontrovers, gerne. Also ich meine, nur in seiner Soße baden, nur in seiner Meinung baden, dass Grundeinkommen prima ist. Ich bin natürlich dafür, aber das heißt ja nicht, dass ich die Kritikpunkte nicht von anderen Leuten auch mehr anhören sollte. Ja, und es gibt auch wirklich genügend Kritik, ganz speziell, wenn es um Finanzen geht. Und der Professor Lüdemann hatte das ja auch angedeutet, welches sein Weg wäre, wenn das Grundeinkommen, also sein finanzieller Weg wäre, wenn das Grundeinkommen eingeführt ist. Das sieht ja sehr unterschiedlich aus in Deutschland, das wissen wir ja. Und ich bin immer ganz dankbar, unterschiedliche zu hören, weil ja, das ist einfach auch ein länger dauerndes Thema. Ich finde es halt spannend, die Diskussion auf der europäischen Ebene zu haben, denn wir haben zwar eine europäische Währung, aber ja, wir dürften uns auch über europäische Werte auch unterhalten. Es gibt ja eine zunehmend sich entwickelnde europäische Identität und europäische Kultur. Die Menschen verstehen sich nicht mehr nur Italienisch, Französisch, Deutsch, Holländisch, Dänisch oder sonst irgendwas, sondern sie verstehen auch sich immer mehr als Europa, Europäer, zusätzlich zu ihrer nationalen Identität. Und warum dann nicht auch einen Wertedialog zu haben? Und dann auch nicht nur eine europäische Währung, sondern auch eine europäische Sozialpolitik oder ein europäisches Sozialverständnis an, und darüber eine ganz tiefere europäische Gemeinschaft zu bilden. Und zwar wirklich eine Gemeinschaft der Bürger aus einem tiefen Gemeinschaftsverständnis heraus. Genau, und das ist ja ganz schön schwierig, wenn ich mir so vorstelle, wie die EU sich entwickelt hat. Das ist ja echt ein irrsinnig langer Prozess. Und wir sind aber auf einem sehr guten Weg, weil wenn wir jetzt ansprechen und wenn das schon in Brüssel auch angesprochen wird, doch ein soziales Europa auch zu etablieren, nicht zu installieren, sondern zu etablieren, dann sind wir wahnsinnig weit, weil das war eigentlich nie angedacht. Wie gesagt, der Mensch als Ware, das hatten wir vorhin im Gespräch. Ja, und es liegt eben an uns, dass wir Bürger Europas, dass wir den Unterschied machen und hier uns Europa zu eigen machen, dass wir auch mitgestalten, wie Europa aussehen sollte und gelebt werden kann. Und wir haben da irrsinnig viele Möglichkeiten. Es gibt Petitionen bis zum Abwinken, sei es nun Open-Petition oder sei es nun eine Petition in Brüssel oder auch in Berlin. Wir können uns wirklich engagieren, wir können uns wirklich einsetzen und wir brauchen gar nicht mehr Angst zu haben, dass wir selber gesehen werden, sondern das findet ja fast so ein bisschen, wie nennt man das denn, James? Ja, gesichtslos irgendwie stand, ja. Aber das anonym meinst du so ein bisschen? Ja, genau, so ein bisschen in der Art. Und man kann sich auch anonym mit anmelden. Also was im Grundeinkommen eben in Deutschland weit auch wirklich passiert, ist, dass es in jeder Stadt, so viel ich weiß, zumindest in jeder größeren Stadt, eine Initiative gibt, die auf ihre Art und Weise Bürger und Bürgerinnen darüber informiert. Und jetzt geht's halt eben auch auf die Brüsseler Ebene. Und die sind etwas verwaltungstechnisch etwas langsamer als der einzelne Mensch. Aber es wird werden, da bin ich mir ganz sicher. Naja, man muss ja auch so sehen, dass natürlich die Brüsseler, die Bürokratie oder Administration oder das Europäische Kommission und so weiter ja im Moment gar nicht irgendwo etwas mit dem Grundeinkommen im Sinne hat. Vielleicht einige Parlamentarier des EU-Parlaments schon. Also, dass wir jetzt eine Förderung aus Brüssel da bekommen, das ist nicht unbedingt jetzt derzeit zu erwarten. Aber es sollte uns als Bürgerinnen und Bürger eben nicht davon abhalten, dass wir den Dialog dazu nehmen und dass wir hier diese Agenda entwickeln miteinander. Genau, ich sage Ihnen noch mal ganz schnell, wer alles dabei gewesen ist in Maribor, wer das mit unterstützt hat. Das war das Netzwerk Grundeinkommen in Berlin, Unconditional Basic Income Europe, es war ATTAC, es war das Basic Income Earth Network und es war der runde Tisch bedingungsloses Grundeinkommen. Und das ist schon sind schon sehr viele Menschen, die das unterstützen und sehr viele Organisationen. So, jetzt, ja? Ja, vielleicht genau. Zum Abschluss des inhaltlichen Teils vielleicht noch ein kurzes Wort zu Otto Lüdemann. Otto Lüdemann ist, war Professor an der Fachhochschule für Pädagogik, ist im Ruhestand mittlerweile und ist eben Mitglied des UBIE, das sich aus diesem europäischen Bürgerentscheid entwickelt hat. Ja, soweit zu unseren heutigen inhaltlichen Bereichen. Wir kommen jetzt zu Hinweisen, Tipps und Terminen und vielleicht beginnst du, Sabine, damit. Ja, ich werde am 2. Mai beginnen. Ist in der Seidelvilla in Schwabing ab 18 Uhr eine Veranstaltung von uns. Wir werden Ihnen den Videomitschnitt der Rede von Gerald Heffner zu dem Thema Eine Antwort auf Krise, ein Weg in die Zukunft zeigen. Ja, genau. Der Eintritt wird 5 Euro an diesem Abend sein. Sie sind sehr herzlich eingeladen. Dann haben wir am Samstag, den 2., demselben Tag, von 13 bis 15 Uhr, also am Nachmittag, in das 58. BEGE-Café. Das findet statt in Rubin-Phoenix in der Müllerstraße 46. Das nächste Treffen der Grundeinkommensinitiative wird der Arbeitsgruppe Paradigmenwandel sein, am Mittwoch, den 6. Mai von 19.30 Uhr bis 22 Uhr in der Nikolaistraße 17 in Schwabing. Und die Gruppe BGE4U trifft sich wieder am 3. Donnerstag im Monat, das wäre der 21. Mai, im Eine-Welthaus von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Das Eine-Welthaus ist in der Spanthaler Straße 80, Rückgebäude, und dort wahrscheinlich im zweiten Stock. Also den genauen Raum finden Sie dann im Aushang. Die Filmvorführung muss ich jetzt noch schnell nachtragen. Am Samstag, den 2. Mai, beginnt um 18 Uhr. Weitere Hinweise und Informationen sowie diese und vergangene Sendungen zum Nachhören finden Sie auch auf unserer Homepage www.grundeinkommen-muenchen.de. Und dort werden wir auch das Booklet der internationalen Konferenz und des 3. UBIE-Meetings in Maribor auch einstellen, sodass Sie noch ein bisschen mehr darüber erfahren können, wenn Sie Interesse haben. Und wir werden Ihnen auch den Link zu deren Homepage geben. Ich kann Ihnen auch schon mündlich hier durchgeben. Das ist www.basicincome, in einem Wort geschrieben, -europe.org. So, dann hören wir jetzt Musik. Hintergrund hören Sie schon die Band Lele Rambelli aus Italien mit dem Titel, instrumentalen Titel Just You and Me. Ja, und Sie hörten wie immer eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf Lora München. Und die Redaktion hatten Sabine Heißner, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Ja. Unser Gesprächsgast war dieses Mal Professor Otto Lüdemann. Und ganz, ganz herzlichen Dank. Der direkt nach dem Treffen in Maribor zu uns nach München gekommen war. In der Technik haben wir heute Klaus Aschauer. Und Ihre Anregungen und Kommentare können Sie uns per E-Mail senden an radio@bgemuenchen.de. Die Wiederholung dieser Sendung bei Lora am kommenden Mittwoch, den 29. April von 9 bis 10 Uhr auf DAB+. Und unsere nächste Sendung wird sein am 25. Mai 2015. Nee, 27. Mai. Ah, danke. 27. Mai 2015. Danke, Sabine, für deine Aufmerksamkeit. Ja. So, und jetzt hier auf LoRa München um 20 Uhr hören Sie eine Sendung des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung, ISW, mit dem Thema die Energiewende im Würgegriff der Konzerne. Ein Interview von Renate Börger mit Franz Garnreiter und Helmut Sellinger. Ja, und damit sind wir heute durch und wir dürfen uns von Ihnen verabschieden. Und wir verabschieden uns von Jürgen und von Sabine Heisner. Und von den beiden Herren da draußen in der Technik. Tschüss. Schönen Dank. Tschüss.